Die Blendung von Elias Canetti. 9. Teil: Kopflose Welt. Das Kleine. Ein Mord! Das ist der Mörder. Er hat sich versteckt. Der Kleine ist ein Zwerg. Ja, die Krüppel. Hotzin! Vor dem Theresianum wurde Fischerle, dem seine Flucht geglückt war, ein unerwarteter Empfang zuteil. Der Krüppel. Der Krüppel? Der Krüppel! Ging es über den Platz. Statt seiner Angestellten, für deren Schicksal und Schwatzhaftigkeit er besorgt war, drängte eine aufgeregte Menschenmenge gegen das Tor. Der Krüppel! Der Krüppel! Fischerle sagte, sehr erfreut. In einer Masse gab es eine Masse zu holen. Der begeisterte Zuruf, der über ihn wegschlug, freute auch ihn. Genauso wird er in Amerika aus seinem Schachpalast treten. Die Musik wird spülen. Die Menschen werden schreien. Und er stiehlt ihnen die Dollars aus den Taschen. Ein Millionär ist ein Heiligtum. 100 Polizisten stehen dabei und ersuchen ihn höflichst, sich zu bedienen. Der Krüppel. Hier verstehen sie ihn weniger gut. Statt Dollars gibt es nur Kleingeld, aber er nimmt alles. Während er sein Feld überblickte, Gassen, durch die er schlüpfen, Taschen, in die er greifen, Beine, unter die er sich retten könnte, schwoll die Begeisterung bedrohlich an. Die Männer zerquetschten ihn zu Brei, die Frauen erhoben ihn erst in den Himmel, dann zerkratzten sie ihn, austilgen wollten ihn alle, bis nur der Schandfleck übrig blieb, der er war, sonst nichts. Alle begehrten ihn, alle lechzten nach ihm. Der Krüppel. Fischerle fand, dass man zu viel Lärm machte. Tritte überzeugten ihn. Er hatte was angestellt. Wenn er nur wüsste, was. Hatte man ihn vielleicht schon erwischt? Was fiel den Leuten ein, ihn unschuldig zu erwischen? Er stahl noch gar nichts. Und sie traten ihn schon. Die Weiber zwickten natürlich in den Buckel. Weh tat es nicht. Vom Schlagen verstanden diese Dummköpfe einen Dreck. Alles in allem war Fischerle durchaus nicht zufrieden. Wenn er wollte, wäre er die Bande spielend los. Er müsste nur in seine Achselhöhlen greifen und Banknoten unter sie streuen. Vielleicht hatten sie es darauf abgesehen. Natürlich, der Hausierer, der Egoist, die elende Schlange. Der hatte die Leute aufgehetzt. Und jetzt wollten sie sein Geld. Er gab sich Mühe zu fallen. Die Knie der Umstehenden hielten seinen Buckel auf. Das Gesicht lag schon im Sterben. Die krummen Beine bogen sich ein. Anstelle des Mundes, der viel zu klein war, hauchte die Nase aus. Die festgeschlossenen Augen öffneten sich starr und gebrochen. Sämtliche Vorbereitungen kamen zu früh. Am Buckel wurde der Plan zu Schanden. Fischerle hörte, was man ihm vorwarf. Alle Verbrecher seien Krüppel. Nein, alle Krüppelverbrecher. Krüppeln gehören ausgerottet. Er solle lieber was arbeiten. Er solle den Leuten nicht das Brot vom Mund wegnehmen. Da plötzlich gaben die fremden Knie nach. Sein Buckel war frei. Er sank endlich zu Boden. Schon während sie ihn beschimpften, war ihm der Andrang geringer erschienen. Das Geschrei der Krüppel klang noch stärker, aber von der Kirche her. »Sehen Sie«, sagte er vorwurfsvoll, stand auf und besah sich die letzten paar Anhänger, die ihm geblieben waren. »Sehen Sie, dort ist der Richtige.« Ihre Blicke folgten seiner Rechten, die auf die Kirche wies. Mit der Linken raste er blitzrasch 3 Taschen ab, warf den Kamm, das Einzige, was er fand, verächtlich fort und machte sich aus dem Staub. »Dort!« Ist der Richtige. Fischerle erfuhr nie, wem er seine wunderbare Rettung verdankte. Auf dem gewohnten Platz hatte in Gesellschaft der Übrigen die Fischerin auf ihn gewartet. Und ihr allein war das Warten zu lang geworden. Der Kanalräumer merkte gar nicht, wie lange der Chef schon ausblieb. Er konnte stundenlang auf zwei Beinen stehen und ebenso lang an nichts denken. Der Blinde unterhielt sich im Warten wie ein König. Das hohe Trinkgeld gestern war ihm zu Kopf gestiegen, er hoffte auf ein noch höheres heute. Der Hausierer aber durchsuchte die Kirche nach Rauschgiften. Ihre Nähe wirkte auf ihn einschläfernd. Fortwährend fand er ein geheimes Paket, aber er wusste, dass er es nicht wirklich hatte. Er war so gescheit. Die Fischerin als einzige äußerte wachsende Besorgnis. Dem Fischerle ist was geschenkt. Leise schleicht sie sich auf den Platz vor der Kirche. Sie ist schon längst um die Ecke. Statt sich zu beeilen, verlangsamt sie ihren ohnehin winzigen Schritt und dreht ihr Köpfchen krampfhaft zurück. Manchmal wartet sie ein wenig, sie glaubt, hinter der Kirche eine Hose zu sehen, dann ist es keine und sie schleicht weiter. Sie steckt schon mitten unter den Leuten und weil sie sich bückt, sieht man nur ihren Buckel. Wie soll sie ihn finden, vor lauter Großen? Alle drücken sie zusammen. Ihn drücken sie auch. Fischer lässt's Druck, sie sollen ihn auslassen. Er kriegt ja keinen Ort mehr, schnappt. Er geht's Grund. Plötzlich schreit jemand dicht neben ihr und haut sie auf den Buckel. Der Krippel! Der Krippel! Andere schreien auch, andere schlagen zu. Die Menge fällt über sie her. Hier war man weit vom Schlag. Umso kräftiger holt man ihn nach. Die Fischerin stürzt zu Boden. Sie wird furchtbar zugerichtet. Man meint den Buckel und trifft sie überall. An der Echtheit des Buckels ist nicht zu zweifeln. Er ist das Einzige, was ich auf der Welt hab. Sie stöhnt. Dann verliert sie das Bewusstsein. Fischerle ging es gut. Hinter der Kirche traf er von 4 Angestellten 3. Die Fischerin fehlte. Wo ist sie? Er hielt die flache Hand in Höhe seines Bauches. Er meinte die Kleine. Sie hat sich gedrückt? Natürlich, ein Weib kann nicht warten. Sie hat was zu tun, sie ist beschäftigt, sie hat ihr Geld verloren. Sie ist ruiniert. Alle Weiber sind Krüppen. Der Chef legte sein Gesicht in verstörte Falten. Sein Kopf fiel auf die Brust und die weit aufgerissenen Augen füllten sich mit Tränen. Trostlos blickte er von einem zum anderen und die krummen Beine bebten so gewaltsam wie die Stimme. Meine Herren, ich bin ruiniert. Mein Kunde hat mich betrogen, wissen Sie was? Er hat die Zahlungen eingestellt und ist mit meinem Geld auf die Polizei. Ihr verliert eure Stellung und mir bricht das Herz. Mein ganzes Geld ist flöten gegangen und ich werde steckbrieflich verfolgt wegen verbotenen Geschäften. In ein paar Tagen kommt der Steckbrief. Ihr werdet es selber sehen. Ich hab's aus sicherer Quelle. Ich muss mich verstecken. Er weiß, wo ich noch einmal auftauche. Vielleicht in Amerika, wenn ich nur das Reisegeld hätte. Aber ich bring mich schon fort. Ein Mensch von meinem Schach ist nie verloren. Nur für euch habe ich Angst. Die Polizei könnte euch fressen. Für solche Beihilfe gibt es 2 Jahre Zuchthaus. Halt! Mir fällt eine Glanzidee ein. Sowas habt ihr noch nicht gehört. Ihr braucht gar nicht auf die Polizei. Überhaupt nicht. Die Polizei lässt euch in Ruhe. Sie will nichts von euch wissen. Sie interessiert sich nicht für euch. Ihr seid nicht auf der Welt für die Polizei. Ihr habt keinen Mutterleib. Wie soll ich euch das erklären? Und warum? Ganz einfach. Weil ihr den Mund holt. Ihr redet kein Wort. Zu keinem Menschen kein Wort. Im ganzen Himmel nicht. Du gehst hausieren. Und du hast keinen Schlaf, du gibst deinem Weib 3/4 vom Lohn und räumst den Dreck weg. Ich sag auch, ein Kanalräumer ist zu was nutz. Was fängt die Millionenstadt mit dem vielen Dreck an, wenn er liegen bleibt? Und du gehst wieder betteln. Einen Hund hast er und Brünn hast auch. Gib dir einer einen Knopf, so schaust du weg. Gib dir einer keinen Knopf, so schaust du hin. So müsst ihr es machen. Ich hab's aber nix und geb jedem noch einen Rat. Das Gold möchte ich haben, was mein Rat wert ist. Alles schenke ich her, weil ich ein Herz hab für euch. Aufgeregt und gerührt suchte Fischerle in seinen Hosentaschen nach. Er wusste, wie leer seine Taschen waren. Das zerrissene Futter der linken kehrte er nach außen um. In der rechten fand sich zu seiner Überraschung ein Schilling und ein Knopf. Er zog beides hervor, wer A sagt, muss auch B sagen, und krächzte begeistert: Den letzten Schilling teile ich mit euch. 4 Angestellte und ein Chef, das macht zusammen 5. Auf jeden kommen 20 Groschen. Für die Fischerin hebe ich derweil auf, weil der Schilling mir gehört. Vielleicht treffe ich sie. Ihr habt's eure Arbeit, reiche Leid, was ihr seid. Ich hab eben einen Ehrgeiz. Ich bin so. Ich will, dass ein jeder im Himmel von mir redet. Der Fischerle ist verschwunden, aber nobel war er. Der Blinde stand regungslos da. Seine Augen hatte er aus Gewohnheit geschlossen. Die Hand hielt er aus Gewohnheit noch hin. Sein Anteil? 2 Nickelmünzen lagen darauf, schwerfällig und starr wie ihr neuer Herr. Fischerle bemerkte die ausgestreckte Hand, legte rasch den Knopf hin und schüttelte sich vor Lachen. Lebt's wohl, alle miteinander. Und gescheit sein, Leiteln. Gescheit sein. Der Blinde öffnete die Augen und sah den Knopf. Er hatte was gespürt und sich vom Gegenteil überzeugen wollen. Zu Tode erschrocken blickte er Fischerle nach. Auf Wiedersehen. In deinem besseren Jenseits, lieber Freund. Nimm das nicht zu Herzen. Dann beeilte er sich doch. Der Mensch war im Stande und nahm den Spaß noch krumm. In einer Nebengasse ließ er sich Zeit zum Auslachen, weil alle Menschen dumm sind. Da fiel an einem Hause sein Blick auf 2 große Tafeln. Die eine lautete Dr. Ernst Flink, Frauenarzt. Die andere gleich darunter gehörte einem Dr. Maximilian Bücher, Spezialarzt für Nervenkrankheiten. Da hat ein narrisches Weib gleich alles, was sie braucht. Und schon fiel ihm der Pariser Bruder Kienz ein, der sich als Frauenarzt ein Vermögen erworben hatte und dann zur Psychiatrie übergegangen war. Er suchte nach dem Zettel, auf dem er sich die Adresse dieses berühmten Professors aufgeschrieben hatte, und fand ihn wirklich in seiner Rocktasche. Auch der Empfehlungsbrief war da, aber damit hätte er erst nach Paris müssen. Es war zu weit, und inzwischen hatte die Polizei das Geld versoffen. Schreibt er dem Bruder selbst einen Brief und unterzeichnet mit seinem Namen, so fragt sich der noble Herr: Fischerle, wer ist Fischerle und kommt zu Fleiß nicht? Denn er hat ein Vermögen und ist furchtbar stolz. Professor und Vermögen zusammen, das muss man zu behandeln verstehen. Das ist nicht wie im Leben, das ist schon wie im Schach. Wenn man wüsste, ob der Professor vom Schach ist, könnte man unterschreiben: Fischerle, Schachweltmeister. Er trat in das nächste Postamt und verlangte 3 Telegrammformulare. Bitte rasch, es ist dringend. In Formularen kannte er sich aus. Schon oft hatte er welche gekauft, sie waren billig. Und mit seinen riesigen Buchstaben höhnische Herausforderungen an den jeweiligen Weltmeister darauf geschrieben. Ich verachte Sie, ein Krüppel. Oder versuchen Sie es mit mir, wenn Sie sich trauen, Sie Krüppel, las er im Himmel vor und beschwerte sich über die Feigheit der Weltmeister, von denen nie eine Antwort einlief. Man glaubte ihm vieles, aber die Telegramme nicht. Wenn die wüssten, was für ein ehrliches Telegramm ich jetzt aufgebe. Fischerle lächelte über die Späße, die sich das armselige Gesindel mit ihm erlaubt hatte. Was war er damals? Täglicher Gast in der Spelunke zum idealen Himmel. Und was ist er jetzt? Jetzt telegrafiert er an einen Professor. Es handelt sich nur noch um die richtigen Worte. Den eigenen Namen unterschlägt er lieber. Schreiben wir Bruder Meschugge, ein Freund des Hauses. So nimmt sich das erste Formular ganz gut aus. Die Frage ist, ob Meschugge auf einen Psychiater Eindruck macht. Der erlebt das täglich, sagt sich, es wird nicht so arg sein. Er lässt den Freund des Hauses weg, das klingt zu treu, da erwartet man zu viel. Und verstärkt Meschugge durch Total. Auf dem zweiten Formular steht Bruder Total Meschugge. Und? Wer unterschreibt? Auf ein Telegramm ohne Unterschrift reagiert kein situierter Mensch. Fischerle hat noch ein Formular. Er ärgert sich über die zwei Verpatzten und kritzelt in Gedanken bin total Meschugge auf das dritte. Er liest es und ist begeistert. Wenn ein Mensch das von sich selbst schreibt, muss man es ihm glauben. Denn wer schreibt das von sich selbst? Er unterzeichnet dein Bruder und läuft mit dem gelungenen Wisch zum Schalter. Der Beamte aus faulem Holz geschnitzt schüttelt den Kopf. Das heißt nix. Ein normaler Mensch schreibt das nicht. Das ist es. Drum schicke ich meinen Bruder ein Telegramm. Er soll mich abholen. Ich bin verrückt. Schauen Sie, dass Sie weiterkommen, Herr. Ein dicker Mensch in zwei Pelzen, einem natürlichen, einem darüber, der hinter Fischerle wartet, findet den Zeitverlust empörend. Sie haben kein Recht, ein Telegramm zurückzuweisen. Verstanden? Sie nicht. Der Beamte verstummt, verschluckt sein Recht auf Verstand und tut seine Pflicht. Fischerle beschwindelt ihn um einen Groschen. Um sich einen falschen Pass zu besorgen, suchte er ein Lokal auf, das in der Nähe des Himmels aber tief darunter lag. Zum Pavian. Und schon der tierische Name besagte, von was für Unmenschen es aufgesucht wurde. Hier war jeder vorbestraft. Das Lokal lag in einem Keller, man ging 8 Stufen hinunter, dann kam erst die Tür. Ein Teil der zerbrochenen Scheibe war mit Papier überklebt, an den Wänden hingen pornografische Frauen. Die Himmelswirtin hätte das in ihrem anständigen Kaffeehaus niemals geduldet. Die Tischplatten waren aus Holz, der Marmor war nach und nach gestohlen worden. Fischerle gab zu, dass er den Himmel satt hatte. Aber gegen den Pavian war er gut. Als er eintrat, sprangen mehrere gefürchtete Männer auf ihn zu. Stolz beklatschten sie ihn. Er solle sich setzen, jetzt sei er da, jetzt müsse er bleiben. So ein nobles Zwergerl lasse man nicht bald aus. Fischerle trank und bedauerte, dass er so wenig Zeit habe. Er sei sich verabschieden gekommen. Der Schachbund in Tokio habe ihm eine Stelle als Schachlehrer angeboten. Tokio liegt in Japan. Übermorgen fahre ich. Die Reise dauert ein halbes Jahr. Für mich dauert sie so lang. In jeder Stadt gebe ich ein Turnier. So schenke ich die Reise heraus. Ich bekomme das Reisegeld vergütet, aber erst in Tokio. Japanesen sind misstrauisch. Im Brief steht drin, wir spüren, sehr geehrter Meister, allerhöchstes Vertrauen zu Ihnen, aber haben wir unser Geld gestohlen? Wir haben es nicht. Die Männer verlangten, den Brief zu sehen. Fischerle bat um Entschuldigung, er liege bei der Polizei. Man habe ihm dort einen Pass versprochen, trotz den vielen Vorstrafen. Das Inland sei stolz auf den Ruhm, weil er ihn auf seinem Schachbrett bis nach Japan trage. Und da willst übermorgen fahren? Sie duzten ihn, obwohl er aus dem Himmel stammte, weil seine Leichtgläubigkeit ihnen leid tat. Von der Polizei kriegst du einen Dreck, so wo ich in New York gesessen bin. Eingesperrt wirst du auch noch, wegen Fluchtversuch. Und zum Schluss schreibst du die Vorstrafen nach Japan. Fischerles Augen füllten sich mit Tränen. Ich ersticht diese Bande. Alle ersticht ich. Man bedauerte ihn hin und her. So viel Erfahrungen, so viel Meinungen. Ein berühmter Passfälscher behauptete, es gäbe eine Rettung und die sei er. Fischerle brauche nur halbe Preise zahlen, weil er ein halber Mensch sei. Fischerle lächelte durch seine Tränen. Ich weiß, du bist berühmt. Aber bis Japan hast du keinen Pass gemacht. Du noch nicht. Der Fälscher Passkoch genannt, ein Mensch mit strömenden Haaren, ein pechschwarzer, verkrachter Maler, der sich aus seiner Künstlerzeit noch die Eitelkeit bewahrt hatte, fuhr wütend hoch. Meine Pässe gingen bis nach Amerika. Passkoch gab sein letztes Heer für die Kunst. Da gab es keine Massenware. Er zeichnete Stück um Stück. Wem zusah, bekam einen Tritt. Der Passkoch erklärte sich bereit, ihm einen extra Prima-Pass zu schenken, wenn er sich verpflichte, ihn zu benutzen. Er könne sich in Japan mit Reklame für die Meisterarbeit revanchieren. Er arbeitete wie ein Besessener. Seine Unterschriften waren Meisterwerke. Ihre Windungen begleitete er mit feurigen Rucken seines Oberkörpers. Während er für Fischerle arbeitete, dachte er an die Bewunderung, die sein Pass in Japan erregen würde. Das Land war ihm neu. Soweit hatte er sich nie gewagt. Er verfertigte gleich zwei Exemplare. Das erste, das unnachahmlich gut gelang, beschloss er ausnahmsweise dem Kunden zu übergeben. Es handelt sich um eine wichtige Mission. Fischerle versprach alles. Alles. Dank, Anerkennung, Nachrichten und Erkenntlichkeit. Angst habe er doch. Er sei ebenso gebaut. Wenn er wenigstens Dr. Fischer hieße, statt einfach Fischer. Da hätte die Polizei gleich einen Respekt. Die Männer wurden unruhig. Sie redeten ihm ihre Feigheit aus. Der Doktor ist unmöglich, brüllten sie, weil ein Krüppel nicht Doktor werden darf. Krüppe und Doktor zugleich, das gibt's nicht. Das wäre noch schöner. Ein Doktor braucht einen Leumund. Das wird er zugeben. Ob er vielleicht einen Krüppel kenne, der Doktor sei? Ich kenne einen, sagte Fischerle. Er ist kleiner wie ich. Er hat keine Arme, er hat auch keine Beine. Schreiben tut er mit dem Mund und lesen mit den Augen. Ein berühmter Doktor. Gescheit bin ich, hat er gesagt. Warum soll ich kein Doktor sein? Da hat er sich hingesetzt und studiert. Ein gewöhnlicher Mensch studiert 5 Jahre. Bei den Krüppeln dauert es 12. Er hat es mir selbst erzählt, er ist mein Freund. Ich spiele mit ihm Schach. Er braucht einen nur anschauen und man ist gesund. Das Wartezimmer ist bumsvoll. Er sitzt auf einem kleinen Wagerl und hat 2 Frauen, die helfen ihm. Die ziehen den Patienten aus, klopfen dran und halten ihn dem Doktor hin. Er riecht nur einen Moment dran und weiß schon, was los ist. Dann ruft er, der nächste Herr, bitte. Der Mensch verdient ein Vermögen. Der sagt, alle Krüppeln müssen zusammenhalten. Er macht mich zum Doktor, hat er versprochen. Jetzt kenne ich ihn schon 10 Jahre, noch 2 Jahre, und ich wäre mit dem Studium fertig. Da kommt der Brief, der japanesische, und ich lasse alles laufen. Einige baten ihn, den Mann herzuzeigen. Halb und halb waren sie schon überzeugt. Fischerle steckte die Nase in seine Westentasche. Ich habe ihn heute nicht mit. Sonst liegt er immer da drin. Da lachten alle, ihre schweren Arme und Fäuste wackelten auf den Tischen, und weil sie gern lachten und selten Gelegenheit dazu hatten, standen sie sämtlich auf und stampften 8 Mann hoch vor die Kabine des Passkoch. Den Doktor nicht vergessen! Den Doktor nicht vergessen! Der studiert schon 10 Jahre! Der Passkoch nickte. Ja, bis nach Japan. Er war halt gut gelaunt. Fischerle spürte, wie betrunken er war. Jetzt sprang er auf, Pass und Doktortitel schon fast in der Tasche, und tanzte am Bauch der Pavianwirtin durchs Lokal. Seine langen Arme schlang er um ihren Hals, sie reichten bequem, er krächzte, sie watschelte, die übrigen klatschten sich auf ihre gewaltigen Schenkel. Von der zerbrochenen Türscheibe kam ein feiner Ton. Fischerles Beine krümmten sich. Die Wirtin starrte verzückt auf seine Nase. So weit, kreischte sie. Diese größte, liebste Nase fuhr ihr Weg nach Japan. Drinnen trällerte der Passkoch mit. Sein Tenor war beliebt. So ist immer, so bleibt es. Er freute sich auf den Feierabend. Seit 3 Stunden arbeitete er und in einer war er sicher fertig. Fischerles Kopf sank tiefer und tiefer. Schachmatt! Schachmatt! Er schlaf! Er schlaf! 5 Männer setzten ihn auf einen Stuhl. Musik! Aufhören! Fischerle muss sich ausschlafen vor der großen Reise. Spät abends, es war schon dunkel, trat der Passkoch aus seiner Kabine. In jeder Hand schwenkte er einen Pass. Leise schlich er sich an den Zwerg heran, legte die Pässe vor ihn auf den Tisch und weckte ihn mit einer bestialischen Ohrfeige auf. Reklame verlang ich. Er torkelte und lallte. Seit Stunden betrank er sich an seinem japanischen Ruhm. Er stellte den Kleinen auf den Tisch und ließ ihn mit beiden Händen schwören, dass er den Pass benutzen werde, dass er nichts dafür zahle, dass er ihn den Japanern unter die Nase halte. Dass er ihn Rudolf Amsel, genannt Passkoch, dort als das bezeichne, wofür ihn nach seinem Tode sämtliche Menschen in Europa halten würden. Für den größten modernen Maler. Hoch! Fischerle schwor und schwor und schwor. In Japan gründe ich eine Filiale vom Pavian. Wenn ich zu viel Geld verdiene, schicke ich's euch. Er hüpfte vom Tisch herunter und steckte den besseren Pass in die Tasche neben das kleine Schachspiel, wo er am sichersten aufgehoben war. Man überbrachte ihm die inzwischen beschlossene Ernennung zum Ehrenmitglied des Pavians. Er dankte stürmisch, verbeugte sich nach allen Seiten, schrie kräftig und verließ das Lokal. Auf Wiedersehen in Tokio, beim neuen Pavian. Der Pavian war nobel. Den Pavian verehrte er. Unter einer Brücke erwartete er den Tag. Auf der anderen Seite des Tisches saß Capablanca und spielte in Handschuhen. Fischerle zog ein ganz neues Paar aus der Tasche. Sie glauben vielleicht, ich hab keine Handschuhe? Capablanca erbleichte. Fischerle warf ihm die neuen vor die Füße. Ich fordere sie heraus. Meinetwegen. Aber sie sind kein Doktor. Ich spiele nicht mit jedem. Ich bin ein Doktor. Fischerle hielt ihm den Pass vor die Nase. Lesen Sie, wenn Sie können. Capablanca gab sich geschlagen. Er weinte sogar. Nichts dauert ewig, sagte Fischerle und klopfte ihm auf die Schulter. Wie viel Jahr wollen Sie jetzt, Weltmeister? Ein anderer will auch was vom Leben haben. Schauen Sie sich meinen neuen Anzug an. Sind Sie allein auf der Welt? Wissen Sie was, sagte Fischerle. Der arme Teufel tat ihm leid. Ich gebe Ihnen eine Partie vor. Sie sind ein edler Mensch. Besuchen Sie mich. Fischerle wollte die Adresse. Die Adresse. Lernen Sie lesen. Auf der Visitenkarte steht sie. Vielleicht kann er nicht Deutsch. Fischerle drehte die Karte in den Händen herum. Er hätte sie zerrissen, aber die Fotografie darauf interessierte ihn. Das war er selbst. Noch im alten Anzug, ohne Hut, mit Buckel. Die Karte war ein Pass. Er selbst lag auf einem Stein, über ihm die alte Brücke. Statt der Meeresbrise schien der Tag halbhell. Er erhob sich und verfluchte feierlich den Capablanca. Fischerle gibt ihm eine Partie vor. Er schwindelt ihn mit der Adresse an. Das war nicht fair. Und wo nimmt er die elende Adresse jetzt her? Zu Hause besaß Fischerle einen winzigen Taschenkalender. Je zwei gegenüberliegende Seiten waren einem Schachmeister gewidmet. Der Kalender steckte tief in einer Bodenritze unterm Bett. Seine Fingerchen allein waren imstande, ihn zu erreichen. Dort standen sie alle, schwarz auf weiß. Auch der Capablanca. Wenn die Pensionistin in die Arbeit geht heute Nacht, wird er es holen. Der neue Tag begann mit Einkäufen. Doktoren haben eine Brieftasche und wer einen Anzug kauft, muss sie herausziehen, sonst lacht man ihn aus. Bis die Geschäfte öffneten, bekam er graue Haare. Er wollte die größte Brieftasche. Kariertes Leder. Aber der Preis musste draußen angeschrieben stehen. Anschwindeln ließ er sich nicht. Er erhandelte ein ungeheures Stück, das in seiner Rocktasche nur Platz fand, weil sie zerrissen war. Als es ans Zahlen ging, drehte er sich weg, griff in seine Achselhöhle und zahlte bar. Unter der Brücke lüftete er sein Kapital, strich es mit demselben Stein, auf dem er gelegen war, glatt und legte die Scheine, ohne sie zu falten, in die karierte Brieftasche. Es wären noch mehr hineingegangen. Man müsste sie schon voll zu kaufen bekommen, seufzte er. Dann wäre sie jetzt mit meinem Kapital dazu ganz dick. Immerhin würde der Schneider merken, was sie enthielt. In seinem vornehmen Geschäft fragte er sofort nach dem Chef. Er kam und blickte überrascht auf den energischen Kunden. »Ich bin der Schachmeister Dr. Siegfried Fischer. Sie haben mich sowieso nach der Zeitung erkannt. Was ich brauche, ist ein Maßanzug. Bis heute Abend fertig. Zahle allerhöchste Preise. Die Hälfte bekommen Sie voraus, die zweite Rate beim Empfang. Ich fahre mit dem Nachtzug nach Paris. Man erwartet mich beim New Yorker Turnier. Meine ganze Garderobe ist im Hotel gestohlen worden. Wie soll ich auf die Straße?« »Ich bin abnormal gewachsen. Das kann ich dafür. Wo findet man schon einen passenden Anzug für mich? Kein Hemd, keine Strümpfe, keine Schuhe. Ein Mensch wie ich, der so viel auf Eleganz gibt. Ohne Anzug habe ich einen Buckel. Ich gehe zum englischen Schneider und der Buckel ist weg. Ein Talent macht den Buckel kleiner. Ein Genie schneidet ihn weg. Im Herbst komme ich wieder nach Europa. Ist Ihr Anzug gut, da werden Sie was erleben. Ganz Amerika schicke ich Ihnen her. Und Sie machen mir einen anständigen Preis, als gutes Vorzeichen. Sie müssen wissen, ich rechne auf die Weltmeisterschaft. Spielen Sie Schach? Man nahm ihm sorgfältig Maß. Die Zeit sei knapp, aber 12 Arbeiter stünden zur Verfügung. Prima, Leute. Meister bleibt Meister, ob jetzt Schneider oder Schach. Punkt 12 Uhr sei die Probe, Punkt 8 Uhr, beides fix, fertig und parat. Er werde ihm ein Preischen machen, ein lächerliches Preischen. Tatsächlich verdiene er nichts an dem Anzug. Aus Liebe zur Kunst für einen solchen Kunden. Der Rest des Vormittags verging mit wichtigen Geschäften. Knallgelbe Schuhe wurden gekauft und ein schwarzer Hut. Die teure Wäsche leuchtete neu, wo der Anzug es ihr erlaubte. Ein Unglück war es, dass man so wenig davon sah. Anzüge müssten durchsichtig sein, wie bei den Weibern. Warum soll ein Mann nicht zeigen, was er wert ist? In einer Bedürfnisanstalt wechselte Fischerle die Wäsche. Er studierte die Fahrpläne. 2 Nachtzüge fuhren nach Paris. Die Uhr zeigte auf 12. In 13 Stunden war er auf dem Weg. Nach Amerika. Wegen des Kalenders entschloss er sich für den späteren Zug. Dem Anzug zuliebe nahm er ein Auto. Mein Schneider wartet, sagte er zum Chauffeur. Heute Nacht muss ich nach Paris und morgen früh nach Japan. Was glaubst, wie wenig Zeit ein Doktor hat? Dem Chauffeur war diese Fuhre unangenehm. Er hatte das Gefühl, dass ein Zwerg kein Trinkgeld gibt. Sie sind kein Doktor, Herr. Ein Kurpfuscher sind Sie. Bei der Probe schrumpfte der Buckel ein. Erst traute der Kleine dem Spiegel nicht und fuhr hin, um zu sehen, ob er flach war. Der Schneider blickte diskret zur Seite. »Sie sind in England geboren. Wenn Sie wollen, wette ich. Sie sind in England geboren. Das ist ja erst die Probe.« »Wissen Sie was?« schrie Fischerle. »Bis abends ist er weg.« Fischerle strich sich über den Buckel. Wie finden Sie den Hut? Der Schneider war begeistert und zu einem passenden Mantel riet er von Herzen. Man lebt nur einmal. Fischerle gab ihm recht. Von jedem anderen verlange ich für den Mantel eine Anzahlung. Bei Ihrem Charakter erlaube ich mir nicht, Sie beleidigen zu wollen. Ja, ja, sagte Fischerle. Meine zukünftige Frau lebt in Amerika. Ein Jahr habe ich sie nicht gesehen. Der Beruf, der elende Beruf, da macht man Remis, dort gewinnt man, meistens gewinnt man, sagen wir immer, und die zukünftige sehnt sich krank. Sie heiratet meinen Namen und ich ihr Geld. Das Geld allein nehme ich nicht. Also auf Wiedersehen um 8. Durch die Enthüllung seiner Heiratspläne verbarg Fischerle den tiefen Eindruck, den sein geschilderter Charakter auf ihn machte. Bis jetzt wusste er nicht, dass Männer mehr als ein Hemd auf einmal besitzen. Seine ehemalige Frau, die Pensionistin, hatte 3 und auch die erst seit kurzem. Während er an das kleine Kabinett und die viel zu große Frau dachte, beschloss er, auf den Kalender zu verzichten. Vielleicht traf er sie zu Hause. Da versäumte er den Zug und kam zu spät nach Amerika. Auf den Abschied verzichtet er. Die vielen Gefühle sind umsonst. Ein Bett ist ein Bett. Er erinnert sich auch so noch genau. Dafür kauft er jetzt 11 solche Hemden dazu, alle blau. Mit seinem Paket begab er sich wieder auf den Bahnhof. An einem besonderen Schalter, den ein Reisebüro für Ausländer eröffnet hatte, verlangte Fischerle in gebrochenem Deutsch eine Fahrkarte erster Klasse nach Paris. Man jagte ihn weg. Er ballte die Faust und krächzte: So zur Strafe fahre ich 2. und die Bahn hat den Schaden. Wart's nur, bis ich im neuen Anzug komm. In Wirklichkeit war er nicht böse. Er sah eben keinem Ausländer ähnlich. Den Nachmittag setzte er sich hin und lernte Amerikanisch. In den Buchhandlungen wollte man ihm Lehrbücher für Englisch anhängen. Meine Herren, Sie haben keinen Dummkopf vor sich. Sie haben Ihr Interesse und ich hab meins. Angestellte wie Inhaber beteuerten, dass man in Amerika Englisch spreche. Englisch weiß ich. Ich meine was Besonderes. Auf einer Bank steckte der kühne Forscher die Nase in den ersten Kursus. Da standen lauter Neuigkeiten. Die Sonne scheint. Leider schien sie wirklich. Es war Ende März und sie biss noch nicht. Sonst hätte Fischerle sich gehütet, ihr nahe zu kommen. Oder das Leben ist kurz. Ich kann auch Englisch, rief eine Gans neben ihm. Sie hatte Zöpfe und war um 14. Stören's mich nicht, ich flehe Sie an. Er wechselte manche Bank, weil die Leute sich fortwährend für ihn interessierten. Ich fahre morgen bei der Prüfung durch. Was haben Sie davon? Da konnte niemand widerstehen. Seine Bänke füllten sich, die übrigen blieben leer. Man lauschte seinem Englisch. Eine Lehrerin verliebte sich in seinen Fleiß. Sie habe Zwerge in ihr Herz geschlossen. Sie liebe Hunde, aber nur Zwergbinscher. Sie schimpfte auf geschminkte Lippen, Puder gehe noch an. Da hatte er aber genug. Eine Frau ohne Schminke? Ja, wie stellte die sich das Geschäft vor? Jetzt sind sie erst 46 und reden schon so. Was werden sie mit 56 sagen? Die Lehrerin ging. Sie fand ihn ungebildet. Mit der Sonne vergingen nach und nach auch die Leute. Fischerle schlenderte langsam auf der Straße dahin, an der ihn Anzug und Mantel erwarteten. Für den Schneider schien es zu früh. Er bog in eine Nebengasse ein, betrat ein fremdes Kaffeehaus und trank aus Bewunderung über sein glänzendes Englisch einen starken Schnaps. Er sagte Thank you, warf das Geld auf die Platte, drehte sich beim Hinausgehen in der Tür erst um, rief so lange Goodbye, bis es alle gehört hatten, und lief dem Passkoch, dem er sonst entronnen wäre, infolge dieser Verzögerung in die Arme. Ja, wo hast denn deinen Hut her? Fischerle legte den Finger an den Mund und zeigte danach rückwärts ins Lokal. Um weiteren Fragen zuvorzukommen, hielt er ihm den linken Schuh entgegen. Ich habe mich für die Reise eingedeckt. Der Passkoch verstand und schwieg. Einen winzigen Augenblick lang dachte er daran, ihm ein paar hohe Banknoten zuzustecken, die Geschäfte gingen gut. Doch Pass und Banknoten, das war zu viel. Wenn du in einer Stadt nichts mehr warst, dann gehst direkt zum Schachmeister. Du findest leicht was. Die Adressen hast du, oder? Ohne Adressen ist ein Künstler verloren. Dass du die Adressen ja nicht vergisst. Punkt 8 kam er beim Schneider an. Der Anzug saß wie eine großartige Kombination. Was vom Buckel noch übrig blieb, verschwand unterm Mantel. Die Meister gratulierten einander, jeder dem anderen zu seiner Kunst. Wonderful, sagte Fischerle. Dabei gibt's Menschen, die nicht einmal Englisch können. Ich kenne so einen. Er möchte Thank you sagen und sagt Danke. Der Schneider wieder aß Ham and Eggs für sein Leben gern. Vorgestern kam er in ein Restaurant und der Kellner verstand ihn nicht. Dabei heißt Ochs Ochs und Milk Milch. Jetzt frage ich Sie, gibt es eine leichtere Sprache? Da ist Japanisch schon schwerer. Sie haben vollkommen recht. Ich teile voll auf Ihre Überzeugung von den unausrottbaren Schwierigkeiten des japanischen Sprachschatzes. Die Sprache erzeugt den ungeahnten Krankheitsbacillus für das Geschäftsleben der Wirtschaft. Wir leiden an einem allumfassenden Aufschwung für das Wohlergehen des befreundeten Volkes. Wir nehmen begründeten Anteil an den fruchtlosen Bemühungen, seitdem der Schnitt des unvermeidlichen Krieges im fernen Osten am baldigen Verheilen ist. Und ich werde Sie nicht vergessen. Da mein Zug schon bald fährt, scheiden wir als Freunde fürs Leben. Bis zum kühlen Elterngrab, ergänzte der Schneider und umarmte den künftigen Weltmeister. Wenn das Elterngrab über seine Lippen kam, er hatte mehrere Kinder, wurde ihm tief ergriffen und angstvoll zumute. In seinem Todeskampf drückte er den Doktor fest an sich. Am neuen Mantel verfing sich ein Knopf und sprang ab. Fischerle bekam einen Lachkrampf. Sein früherer Angestellter, der blinde Knopfhans, fiel ihm ein. Der Schneider, in seinen heiligsten Gefühlen verletzt, forderte eine umgehende Erklärung. Ich kenne einen Menschen, der Knöpfe hasst. Am liebsten möchte er alle Knöpfe fressen, damit es keine mehr gibt. Was täten da die Herren Schneidermeister? Habe ich mir eben gedacht. Finden Sie nicht auch? Da vergaß der Beleidigte seine Zukunft im Elterngrab und lachte dröhnend. Er bedauerte von Herzen die Abreise des Herrn Doktors. An ihm verlor er seinen besten Freund, weil sie das sicher geworden wären, so sicher 2 mal 2 in alle Ewigkeit 4 ist. Sie schieden per Du. Der Meister stellte sich in die Tür und blickte ihm lange nach. Den alten Anzug trug Fischerle wohlverpackt auf die Bahn. Zum dritten Mal tauchte er in der Halle auf, ein frisch angezogener Mensch, verjüngt und hochgeboren. Bekomme ich hier eine Fahrkarte erster Klasse nach Paris oder nicht? Aber selbstverständlich, versicherte derselbe Mann, der ihn vor einigen Stunden weggejagt hatte. Daraus entnahm Fischerle mit Recht und mit Stolz, dass er nicht mehr zu erkennen war. »Langsam geht das bei euch, meine Herren«, beschwerte er sich, in englischer Aussprache. Sein Lehrbuch hielt er noch unterm Arm. »Hoffentlich fahren eure Züge rascher.« »Ob er Schlafwagen wünsche? Es seien noch Betten frei.« »Bitte, für den Zug um 1.05 Uhr, ist der Vorplan verlässlich?« »Aber selbstverständlich.« »Wir befinden uns in einem alten Kulturzentrum.« »Ich weiß, das hat mit den Schnellzügen nichts zu tun.« Bei uns in Amerika kommt erst das Geschäft. Business, wenn Sie schon so viel Englisch können. Ich verzichte auf dieses Land, sagte Fischerle, nachdem er bezahlt und die Fahrscheine in der karierten Brieftasche versteckt hatte. Man hat mich übers Ohr gehauen. Man hat mich wie einen Krüppel behandelt und nicht wie einen Amerikaner. Durch meine glänzenden Sprachkenntnisse ist es mir gelungen, die Absichten meiner Feinde zu durchkreuzen. Man hat mich unter einem Bett gefangen gehalten. Durch gefährliche Morddrohungen ein ungeheures Lösegeld von mir erpresst. Ich habe gezahlt. Aber eure Polizei wird mir das Dreifache zurückzahlen. Die diplomatischen Schritte sind eingeleitet. Kulturzentrum ist gut. Ohne Gruß wandte er sich ab. Es war 9 o'clock. Die große Uhr vor dem Bahnhof ging englisch. Um 10 werden die Haustore gesperrt. Eine Begegnung mit dem Hausbesorger war zu vermeiden. Der Weg dauerte 40 Minuten. 40 minutes. Nach 20 Minuten ließ er Häuser, Straßen, Laternen und Hunde laufen und setzte sich an eine englische Partie Schach. Vor dem Haustor gewann er sie und trat in den Flur. Fischerle wartete auf die Pensionistin, ob sie kam oder ging. Bis 10 Uhr hielt er sich mäuschenstill. Am liebsten wäre es ihm, sie ginge. Dann schliche er sich hinauf, holte den Taschenkalender unterm Bett hervor, verabschiedete sich von der Ruhewiege. Dort lag er in seinem Ideal, als er noch ein kleiner Krüppel war, und rannte zum Haus hinaus und fuhr im Taxi zur Bahn. Eine Ewigkeit kam niemand. Von der Dachrinne tropfte es in den Hof. Alle Tropfen fließen in den Ozean. Auf einem Ozeanriesen schifft sich Dr. Fischer nach Amerika ein. New York besitzt 10 Millionen Einwohner. Die Bevölkerung ist in einem Freudentaumel. Auf der Straße küssen sich die Menschen und schreien: Hoch! Hoch! Hoch! 100 Millionen Taschentücher wehen zum Empfang. Flugzeuge malen Dr. Fischer in die Luft. Warum soll man für ihn keine Reklame machen? Er ist mehr wert als Persil. Tausende fallen für ihn ins Wasser. Man soll sie retten, befiehlt er. Er hat ein weiches Herz. Capablanca fällt ihm um den Hals. Retten Sie mich! Von einem Wolkenkratzer schießen die Kanonen. Der Präsident der Vereinigten Staaten reicht ihm die Hand. Im ersten Stock schlägt es 11. Dort lebt eine 80-jährige Frau mit ihrer Großmutteruhr. In 2 Stunden, 5 Minuten fährt der Schlafwagen nach Paris. Auf den 10 steigt Fischerle die Treppe hinauf. So lange bleibt die Frau nicht weg. Sicher liegt sie unter einem Gast. Vor dem Kabinett im 3. Stock bleibt er stehen und hört Stimmen. Durch die Ritzen fällt kein Licht. Leise öffnet er die Tür, darin hat er Übung. Die Stimmen reden weiter laut und über Beleidigungen. Beide sitzen auf dem Bett. Die Tür lässt er gleich offen und kriecht zur Ritze. Erst steckt er die Nase hinein. Der Kalender ist da. Er riecht nach dem Petroleum, in dem er vor Monaten einmal schwamm. Habe die Ehre, denkt Fischerle und verbeugt sich vor so viel Schachkünstlern. Dann schiebt er den Kalender mit dem Zeigefinger der Rechten bis ans Ende der Ritze und stößt ihn hoch. Er hat ihn. Mit der Linken hält er sich den Mund zu, weil er loslachen möchte. Der Gast oben redet nämlich wie der Knopfhans. Er weiß genau, wie der Kalender lag, wo hinten, wo vorn ist, und trägt sich auf den letzten leeren Seiten nach bloßem Fingergefühl ein. Viel schwerer als früher fällt es, so klein zu schreiben. Darum kommt auf eine Seite Doktor, auf die zweite Fischer, auf die dritte New und auf die vierte York. Die genaue Adresse schreibt er später, bis er weiß, wo das Schloss Pavian seiner Zukünftigen steht. Krüppel und Dreck ist dasselbe, sagt der Mann auf dem Bett. Fischerle lacht, weil er keiner mehr ist, und betrachtet sich die angezogenen Beine des Menschen. Die Schuhe drücken auf den Boden. Wenn er nicht wüsste, dass der Knopfhans 20 Groschen besitzt und keinen halben mehr, er würde schwören, der ist es. Doppelgänger kommen vor. Jetzt redet er von Knöpfen. Warum nicht? Er will eben, dass die Frau ihm einen Knopf annäht. Nein, nein, er ist verrückt. Er sagt, da, friss ihn. Gib's ihm zu fressen, sagt die Frau. Der Mann steht auf und geht zur offenen Tür. Der steckt im Haus, sag ich. Na, such ihn. Kann ich was dafür? Der Doppelgänger schlägt die Tür zu und geht auf und ab. Angst kennt Fischerle nicht. Auf alle Fälle kriecht er in Richtung der Tür. Und dann betet dieser. Was? Vier Hände ziehen den Zwerg hervor. Zwei backen ihn an Gurgel und Nase. Da, friss! Fischerle nimmt den Knopf in den Mund. Für einen Atemzug gibt die Hand seine Gurgel frei. Bis der Knopf geschluckt ist. Das ist ja mein Knopf. Die Hand wirkt. Eine Faust schlägt ihm den Schädel ein. Der Blinde schleudert ihn zu Boden und holt vom Tisch in der Ecke des Kabinetts ein Brotmesser. Mit diesem zerfetzt er Anzug und Mantel und schneidet Fischerle den Buckel herunter. Bei der schweren Arbeit ächzt er. Das Messer ist ihm zu stumpf und Licht will er keines machen. Die Pensionistin sieht ihm zu und zieht sich indessen aus. Sie legt sich aufs Bett und sagt, komm. Aber er ist noch nicht fertig. Er wickelt den Buckel in die Fetzen des Mantels, spuckt ein paar Mal drauf und lässt das Paket so liegen. Die Leiche schiebt er unters Bett. Dann wirft er sich auf die Frau. Er lacht. Kein Mensch hat was gehört. Er ist müde, aber die Frau ist dick. Er liebt sie die ganze Nacht. Die Blendung von Elias Canetti. 9. Teil: Kopflose Welt. Mit Manfred Zapatka als Erzähler, Gottfried Breitfuß als Fischerle, Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3, Brigitte Neumeister als Frau Fischerle, Brigitte Krenn als Fischerin, Hanno Pöschl als Blinder, Gerald Wotterwa als Hausierer, Helmut Bohatsch als Passkoch, Thomas Kamper als Beamter, Florian Teichtmeister als Schneider und Michu Fries als Frau. Ton und Technik Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition Klaus Bulat. Regieassistenz Andrea Immler. Bearbeitung und Regie Klaus Bulat. Produktion Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.